Erster er brachte mich in die große Halle vom Tempel. Er maß die Pfeiler an der Wand. Sie waren 6 Ellen breit. Zweiter die Tür war 10 Ellen breit. Die Wände neben der Tür waren 5 Ellen breit. Die Halle war 40 Ellen lang und 20 Ellen breit. Dritter er ging in den nächsten Raum. Er maß die Pfeiler der Tür. Sie waren 2 Ellen breit. Die Tür war 6 Ellen breit. Vierter er maß den Raum. Er war 20 Ellen lang und 20 Ellen breit. Er sagte, das ist der heiligste Ort. Fünfter er maß die Wand vom Tempel. Sie war 6 Ellen dick. Die Räume an der Seite waren 4 Ellen breit. Sechster es gab 3 Stockwerke mit Räumen. Es waren insgesamt 33 Räume. Die Räume hielten an der Außenwand fest. Sie waren aber nicht in der Wand festgemacht. Siebter die Räume wurden nach oben hin immer breiter. Es gab eine Treppe nach oben. Man ging vom Erdgeschoss in den 1. und 2. Stock. Achter ich sah einen hohen Boden um den Tempel. Das Fundament für die Seitenräume war 6 Ellen hoch. Neunter die Außenwand der Seitenräume war 5 Ellen dick. Es gab einen freien Platz neben den Räumen. Zehnter zwischen den Kammern war ein Platz von 20 Ellen. Dieser Platz war überall um den Tempel herum. Elfter die Türen der Seitenräume führten zum freien Platz. Eine Tür war im Norden und eine im Süden. Der Platz war 5 Ellen breit. Zwölfter im Westen stand ein Gebäude. Es war 70 Ellen breit. Die Wand war 5 Ellen dick. Das Gebäude war 90 Ellen lang. 13. Er maß den Tempel. Er war 100 Ellen lang. Der Platz und das Gebäude waren zusammen auch 100 Ellen lang. 14. Die Vorderseite vom Tempel war 100 Ellen breit. Auch der Platz im Osten war 100 Ellen breit. 15. Er maß das Gebäude hinter dem Tempel. Es war mit seinen Gängen 100 Ellen lang. Auch die Hallen wurden gemessen. 16. Die Schwellen und Fenster hatten Holz an den Wänden. Das Holz war überall vom Boden bis zu den Fenstern. Die Fenster waren zu. 17. Über der Tür und an allen Wänden war Schmuck. Er war innen und außen am Tempel. 18. Es gab Bilder von Engeln und Palmen. Zwischen 2 Engeln war immer eine Palme. Jeder Engel hatte 2 Gesichter. 19. Ein Gesicht war wie ein Mensch. Es sah zur Palme. Das andere Gesicht war wie ein Löwe. Es sah auch zur Palme. 20. Die Engel und Palmen waren überall an der Wand. Sie waren vom Boden bis über die Tür. 21. Die Pfosten der Halle waren viereckig. Der Eingang zum heiligen Ort sah besonders aus. 22. Da war ein Altar aus Holz. Er war 3 Ellen hoch. Er war 2 Ellen lang und 2 Ellen breit. Der Mann sagte, das ist der Tisch für Gott. 23. Die Halle und der heilige Ort hatten 2 Türen. 24. Jede Tür hatte 2 Teile. Man konnte diese Teile drehen. 25. An den Türen waren auch Engel und Palmen. Vor der Halle war ein Dach aus Holz. 26. An den Wänden der Halle waren Fenster und Palmen. Auch die Räume an der Seite hatten Dächer.